Ja, hallo und herzlich willkommen zur 102. Episode des E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute wieder zwei Gäste. Das sind beides keine Unbekannten. Einmal haben wir die Annika und einmal den Andreas. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Annika, magst du mal anfangen, dich vorzustellen? Ja, gerne. Ja, genau. Manche kennen mich vielleicht schon. Ich bin Annika Krellmann, Referentin bei der KGST in Lang, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement. Wir befassen uns also mit Management-Themen rund um die Kommunalverwaltung und so natürlich auch mit dem Thema Verwaltungscloud. Ah, schon gespoilert. Da wollte ich auch später drauf kommen. Andreas, magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also Andreas Reckert-Lodde mein Name. Ich bin Referent im BMI, dort für Themen wie das Zentrum für digitale Souveränität zuständig, wo wir schon mal drüber gesprochen hatten, und auch das Thema souveräner Arbeitsplatz, wo wir gerade dann arbeiten mit vielen Beteiligten, und leite auch gemeinsam mit NRW die AG Cloud Computing und digitale Souveränität, wo wir halt dieses Thema deutsche Verwaltungscloud-Strategie ja bearbeiten, vorantreiben und zur Umsetzung bringen wollen. Ja, schön, dass ihr beide mal wieder da seid bei mir. Wir sehen uns ja regelmäßig in anderen Zusammenhängen, aber schön, dass ihr wieder bei mir im Podcast sind. Und die Annika hat es ja schon gespoilert. Wir sprechen heute über die deutsche Verwaltungscloud-Strategie. Und sind mehrere lange Worte, die da zusammenhängen und hängt auch irgendwie mit dem IT-Planungsrat zusammen. Wer da sich aber am allerbesten auskennt, ist der Andreas. Ja, am allerbesten weiß ich nicht, aber zumindest weiß ich ein bisschen was. Zumindest also, in der Runde. Also deutsche Verwaltungscloud-Strategie, deutsche DVS, wie wir es immer abkürzen, es kommt halt so ein bisschen daher. Wir haben damals angefangen, die ersten Entwicklungen waren im Endeffekt 2019 schon so ein bisschen zu überlegen, wie schaffen wir es im föderalen Kontext mit dem Thema Cloud umzugehen. Also Oberbegriff ist natürlich immer so ein bisschen gewesen, digitale Souveränität, zum Zweiten aber auch das Thema Föderalismus abbilden und kommunale Selbstverwaltung auch ein Stück weit. Also die Idee damals war, Strukturen zu etablieren, Strukturen aufzubauen, mit der wir dem entgegenwirken, was aktuell so ein bisschen der Fall ist. Das heißt, wir haben ganz viele Cloud-Strukturen, ganz viele Infrastrukturen bei uns bei verschiedenen IT-Dienstleistern der öffentlichen Hand, die aber alle nicht interoperabel miteinander sind. Also wir haben einzelne Cloud-Lösungen, wo wir aber nicht das umsetzen, was eigentlich Sinn und Zweck von so einer Cloud, sondern was Sinn von Containerisierung ist. Also Build Once, Run Anywhere-Prinzip umgesetzt bekommen. Das sind Dinge, die wir einfach umsetzen wollten. Wir wollten Wiederverwendbarkeit sicherstellen und auch so ein bisschen das Thema überall offene Standards, offene Schnittstellen, Abhängigkeiten reduzieren von kommerziellen Anbietern, von kommerziellen Cloud-Anbietern und natürlich auch mit all diesen Rahmenbedingungen, mit denen sich da mal ein IT-Dienstleister tagtäglich rumschlägt, Datenschutz, Informationssicherheit, auch wie können wir eventuell effektiv und effizienzsteigernd agieren. Das sind Dinge, die uns bewegt haben, so ein bisschen eine Strategie zu erarbeiten. Diese Strategie haben wir nicht selber erarbeitet im Sinne von wir als BMI, sondern wir haben das gemeinsam gemacht mit Bund, Ländern und kommunalen Vertretern. Das heißt, wir haben das über diese AG Cloud Computing und digitale Souveränität des IT-Planungsrats entwickelt, erarbeitet. Und dabei ist mir immer wichtig, ist also auch nicht so, dass es, ich sag mal, eine Ministerialstrategie ist irgendwie, also wo jetzt die oberen Köpfe sich zusammensetzen und glauben, sie wüssten es am besten und etwas erarbeitet haben, sondern was wir gemacht haben, ist im Endeffekt wirklich über die IT-Dienstleister, auch über diese Struktur der AG Cloud mit der Unterarbeitsgruppe Technik und Betrieb, wirklich die Fachexperten zusammenzuziehen und von denen auch sagen zu lassen, was ist denn der richtige Weg und wo brauchen wir Standards, wo brauchen wir die Schnittstellen, wie soll das aussehen? Und so ist im Endeffekt Stück für Stück diese Strategie entstanden. Da gibt es auch Beschlüsse zum IT-Planungsrat. Letzter Punkt war jetzt so ein Zielarchitektur, ein Rahmenwerk für eine Zielarchitektur, was wir verabschiedet haben. Und da stehen wir jetzt und da kommen jetzt ganz viele weitere Schritte. Aber das mal so zur groben Einordnung, ehe ich hier einen ewig langen Monolog halte. Genau, dann lass uns doch mal deinen Monolog ein bisschen zerlegen. Ich finde es hervorragend, dass es diese AG Cloud Computing gibt, wo alle Ebenen des Landes zusammenarbeiten und hier eine gemeinsame Strategie für eine digitale Souveränität erarbeiten, weil das hängt ja ganz eng damit zusammen. Weil so eine Abhängigkeit von den großen Hyperscalern, die ja alle leider nicht in Deutschland sitzen, sondern eher im amerikanischen Ausland. Ja, also dazu, Entschuldigung, ergänzend nochmal, das, was wir machen mit der deutschen Verwaltungscloud-Strategie, ist auch nicht im luftleeren Raum passiert. Also wir haben auch parallel oder zeitgleich eigentlich eine Gesamtstrategie zur Stärkung der digitalen Souveränität entwickelt. Und diese DVS ist im Endeffekt eine Maßnahme, ein Lösungsansatz, um Herstellerunabhängigkeit umzusetzen, das, was du ja gerade gesagt hast, und dieses Thema Modularität und Selbstbestimmtheit irgendwie zurückzuholen. Und genau diese Abhängigkeiten, die wir jetzt schon haben, die aber auch perspektivisch noch viel, viel schlimmer werden, wahrscheinlich so ein bisschen da vorauszugehen und zu sagen, okay, wir müssen uns einen Plan machen, wir müssen eine Strategie hinlegen, wir müssen vor allen Dingen auch technisch uns überlegen, wie können wir das umsetzen. Und das läuft auch mittlerweile schon in praktischen Versuchen. Also auch da gibt es schon neben dem Paperwork auch schon Proof of Concept, wo wir auch schon mal testen, evaluieren und und vielleicht, wenn man jetzt noch mal kurz zurück zu dieser Abhängigkeit geht, wenn man ein Gutes darin sehen will, in Anführungsstrichen, ist es vielleicht, dass uns das ja wirklich eint, also Bund, Länder und Kommunen. Ne? Also es gab ja damals die strategische Marktanalyse auf Seiten des Bundes, die haben wir zum Beispiel auf kommunaler Ebene aufgegriffen und auch Kommunen und kommunale IT-Dienstleister dazu befragt, wo damals auch 87% gesagt haben, die Zahl bleibt mir irgendwie einfach echt gut im Kopf, weil die so wahnsinnig hoch ist. Ja, wir sind absolut abhängig. Und der Großteil von diesen 87% hat auch noch gesagt, das tut uns weh. Ne? Also diese Schmerzpunkte, dieser schöne Begriff, der ist ja sehr präsent auch in der strategischen Marktanalyse. Den haben wir auch mit aufgegriffen. Und das trifft's auch. Das sind wirklich Schmerzpunkte. Und die Ironie ist ja, dass diese Schmerzpunkte sich ja eigentlich durch die Cloud-Strategien der großen Hersteller sozusagen verschlimmern. Ne? Also dadurch, dass diverse große Hersteller in absehbarer Zukunft gar nichts anderes mehr anbieten, begeben wir uns ja immer mehr in diese Abhängigkeit, in diesen Vendor-Lock-In. Und auch auf kommunaler Ebene sehen wir da absolut den Bedarf sozusagen, wir brauchen was anderes. Aber was anderes und vor allem was Alternatives, das kriegen wir nur hin, wenn wir alle zusammenarbeiten. Und das ist jetzt, glaube ich, doch auch das Spannende an dem Konzept. Und vielleicht noch mal eine kurze Anekdote am Rande. Wir haben 2018 mal was gemacht, auch zum Thema Cloud Computing auf kommunaler Ebene. Da heißt der erste Satz tatsächlich, 2022 gibt es keine Alternative zum Cloud Computing. Insofern würde ich sagen, sollten wir jetzt unter Hochdruck weiterarbeiten. Ne? So in der Zukunft. Ja, solche Strategien finde ich gut, aber die wecken in mir immer so ein bisschen Angst. Wollen wir jetzt anfangen, quasi mit öffentlicher Verwaltung und öffentlichen Rechenzentren die Hyperscaler nachzubauen oder liegen die Interessen wo ganz woanders? Nee, die Interessen liegen nicht darin, die Hyperscaler nachzubauen und zu kopieren, weil ich glaube, das wäre der falsche Ansatz. Da werden wir nicht mitgewinnen, sondern die Überlegung ist eher, auf welchen Ebenen, mal Fertigungstiefen können wir uns einbringen, können wir Vorgaben machen, können wir Standards setzen, um halt nachher auch eine mögliche Anbindung umsetzen zu können. Also wo können wir die Undock-Schnittstelle für die Hyperscaler bauen? Ein Punkt. Zweiter Schwerpunkt. Welche Fähigkeiten haben wir eigentlich selbst? Also ich glaube, wir haben eine Menge Fähigkeiten auch bei den IT-Dienstleistern im kommunalen Bereich, bei den Ländern, auf der Bundesebene. Und auch das einfach mal skalierbar zu machen, also dass diese Verbindung der Rechenzentren, nenne ich es jetzt mal ganz platt, herzustellen. Also wie schaffen wir es, das, was wir an Asset haben, auch an Kompetenz haben, richtig einzusetzen? Und dafür müssen wir uns aber auf einer technischen Ebene erstmal committen. Wie sind Betriebsprozesse? Wie ist die Technik? Also einfachstes Beispiel Container. Kubernetes, Helmcharts, Sachen einfach mal festlegen, damit wir auf der Basis erstmal interoperabel werden. Und das sind auch, muss man auch fairerweise sagen, das ist jetzt alles nichts komplett Neues, über das wir jetzt hier sprechen. Wir müssen nur einfach mal, ich sag mal, Föderalismusgrenzen, kommunale Grenzen, Bund, Ressort, übergreifende Dinge einfach mal beiseite schieben und sagen, was ist denn die technische Grundlage? Und das ist das, was Annika ja vorhin auch gesagt hat, uns gerade in dieser AG Cloud so eint, weil wir da mit sehr vielen verschiedenen Parteien zusammensitzen, alle eigentlich das gleiche Problem haben und alle sagen, okay, dann lass uns jetzt zusammensetzen, lass uns ein Commitment machen. Und das, was, ich sag's mal ganz platt, ich als Leitung der AG Cloud eigentlich nur mache, ist versuchen, das zu orchestrieren ein bisschen, nachher in Papiere zu packen, damit wir formelle Beschlüsse daraus machen über den IT-Planungsrat. Weil die brauchen wir, damit sie entsprechend wieder so eine gewisse bindende Wirkung entfalten, ne? Für die Gesamtverwaltung. So. Du hast schon vorhin dieses Thema Container genannt. Jetzt ist die Containertechnologie ein ganzes Stück fortgeschritten und ich erzähle gerne eine Geschichte, die muss auch so aus ungefähr 2018 sein. Da habe ich eine Konferenz zu Docker gesehen, eine Docker-Konferenz. Und da haben die dort live auf der Bühne zwei Menschen, die an unterschiedlichen Stellen der Welt mit gegeneinander gespielt haben online. Und die haben, während das Spiel lief, haben die diese komplette Instanz umgezogen um die halbe Welt in ein anderes Rechenzentrum. Das haben die einfach mal so als Fingerübung da auf einer Messe oder auf einer Konferenz gezeigt. Und ich glaube, mit der Technologie durch Kubernetes, was jetzt ja überall Einzug gehalten hat, was auch eigentlich alle Rechenzentren auch in der öffentlichen Verwaltung tatsächlich inzwischen als Standard nutzen für das, wo es halt auch funktioniert, macht es doch eigentlich total einfach, die Rechenzentren miteinander zu verknüpfen und zack, haben wir Cloud. Oder ist es zu einfach? Nee, aber das ist ja die Idee so bei den Rechenzentren. Also das ist ja das, was die Idee widerspiegelt. Wir wollen ja quasi das Ganze umsetzen und müssen einfach auf Standards einigen. Wir müssen quasi auch eine gemeinsame Architektur haben. Das haben wir jetzt ja gemacht. Also ich glaube, der Punkt ist weniger, dass es diese Herausforderung technisch da ist. Sicherlich gibt es einzelne IT-Dienstleister, die das vielleicht noch nicht vollumfänglich können. Es gibt immer, sag ich mal, im Mittel gibt es oben und unterhalb der Linie Leute, die technisch weiter sind, Leute, die technisch etwas weiter dahinter sind vielleicht. Aber grundsätzlich hast du vollkommen recht. Die Technik ist da, die technischen Seiten sind da. Wir müssen uns nur committen und müssen quasi sagen, okay, das sind jetzt die Spielringe, an denen wir uns alle messen wollen, an die wir uns auch alle halten wollen. Und das ist dann mehr ein Verbindlichkeit schaffen für alle, damit wir auf den gleichen Grundlagen nach agieren und weniger eine technische Herausforderung. Und ich nehme auch ehrlich gesagt nicht wahr, dass da Befindlichkeiten sind oder Sorgen sind, sondern eigentlich eher, dass alle sagen, ja, lass uns das endlich mal tun, damit wir auch unser eigenes Asset, was wir haben, auch besser präsentieren und immer so ein, ich will mal sagen, Gegengewicht auch mal darstellen, bewusst gegenüber den Hyperscalern, weil häufig wird ja gesagt, ja, ohne die Hyperscaler können wir nicht überleben, wir brauchen die amerikanischen Hyperscaler. Ich glaube, das stimmt nicht. Also sicherlich gibt es viele Anwendungsfälle, wo die sehr, sehr nützlich sind, weil sie einfach auch ganz anders aufgebaut sind, ganz anders skalieren können vielleicht, aber wir haben auch national gute Lösungen und wir haben auch national eine gute Industrie dahinter. Also es ist ja nicht so, als hätten wir da nichts. Ja, das glaube ich auch. Also ja, das glaube ich auch, dass wir da aber vielleicht auch nicht immer so dogmatisch denken dürfen. Ne? Also oft wird das ja auch jetzt so ausgelegt, wir dürfen jetzt von heute auf morgen gar nicht mehr mit Hyperscalern zusammenarbeiten. Da wissen wir auch, dass das unrealistisch ist, dass man sich dem sukzessive nähern muss. Aber wir brauchen eben diese Option und wie Andreas schon gesagt hat, da geht es ganz viel, also natürlich viel um Technik, aber ganz viel ja auch um organisatorische und auch strategische Rahmenbedingungen. Das ist ja ein Prozess, wie sich auch so ein ganzes Ökosystem an Dienstleistern in der öffentlichen Verwaltung umstellen muss und wie wir anders zusammenarbeiten werden. Und da sage ich mal, da ist schon höchste Eisenbahn, damit anzufangen. Ne? Aber ich möchte gerne noch mal einmal kurz zurückkommen auf die Containertechnologie, Thorsten. Du hast das ja vorhin angesprochen mit dem Spiel, mit diesem Beispiel auf der Messe. Da ich ja selbst jetzt auch kein Techie bin, ich fände es super, wenn du noch mal in einfachen Worten beschreibst, was das bedeutet. Weil ich glaube, das ist ein Punkt. Also alle, die sich bei den IT-Dienstleistern mit der Verwaltungscloud und beschäftigen und von Containern und Kubernetes und Co. sprechen, für die ist das so ganz klar. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir auch diejenigen abholen, die das eben nicht so kennen und die trotzdem verstehen wollen, was das Prinzip dahinter ist. Ich versuch's mal. Ich bin auch kein Techniker, aber ich habe mich mit dem Thema viel schon beschäftigt. Fangen wir einfach mal ganz vorne an. Früher hat man Software programmiert, hat die auf dem Server drauf gemacht und dann lief die. Und wenn der Server zu klein war, hat man mehr RAM reingesteckt und hat mehr Festplattenspeicher reingesteckt. Und wenn das immer noch zu klein war, hat man einen zweiten Server daneben gestellt und hat das irgendwie über komplizierte Wege miteinander verbunden, sodass das skaliert. Das Ganze hat sich wahnsinnig viel weiterentwickelt. Man hat erst das ganze Thema Skalierung hinbekommen, hatte aber trotzdem immer noch so fette monolithische Software, die man dann relativ einfach über mehrere Instanzen auch skalieren konnte, also quasi auch auslagern konnte. Aber da Software heutzutage ganz, ganz anders aufgebaut ist, also ich sage immer, man hat die Software in ganz viele kleine Stücke zerhackt und diese ganz vielen kleinen Stücke, die kommunizieren miteinander und arbeiten miteinander. Das heißt, Es wird immer nur das am Laufen gehalten, was tatsächlich gerade gebraucht wird. Also wenn ich eine große Software habe, nehmen wir einfach mal Serviceportal für Bürgerinnen und Bürger. Das zerhacke ich in mehrere Stücke. Einmal mache ich die Oberfläche, wie man sie anzeigt. Einmal ein Stück mache ich das Nutzerkonto zum Beispiel. Und ein Stück mache ich die Kommunikationsschicht zu den Fachverfahren. Wenn jetzt ein Nutzer auf diese Seite drauf geht, dann brauche er als erstes einmal nur die Anzeigeschicht. Das heißt, das kann ich in so einem kleinen Container, so ein Container muss man sich so vorstellen, wie einen kleinen Mini-Server, der auch in einem großen Server drin läuft. Das heißt, ich muss nur einen von diesen kleinen Containerchen starten, der nur die Frontseite anzeigt. Und wenn jetzt da 20, 30, 100.000 Menschen drauf sind, dann skaliere ich einfach so viele Containerchen, dass die ordentlich mit der Software umgehen können. Dann sind es halt dann 5 Containerchen, die das Gleiche tun. Und jetzt fängt einer an, oder jetzt fangen nochmal welche an und die melden sich an mit so einem Nutzerkonto. Ja, dann starte ich halt dann nur diese Containerchen, die das Nutzerkonto beinhalten. Und das heißt, ich kann hier ganz flexibel Lasten verteilen, ich kann hier ganz flexibel skalieren und kann damit wahnsinnig viele Ressourcen auch einsparen. Und das, was ich eingangs erzählt habe mit dem Umzug durch die ganze Welt, da hat man genau das gemacht. Man hat als allererstes die Containerchen genommen, die gerade eh nichts tun. Die hat man um die Welt umgezogen und die Container, die gerade was gemacht haben, die hat man erstmal da gelassen. Und als sie dann nichts mehr machen mussten oder als man dann gesagt hat, ja okay, jetzt ziehen wir die auch noch um, hat man einfach eine zweite Instanz von diesem Containerchen gestartet und hat dann dieser Verwaltungssoftware gesagt, geh mal rüber auf den anderen Container, der auf der anderen Seite von der Welt läuft und spiel mal dort weiter. Und dann konnte man so Stück für Stück, man kann sich das vorstellen, Docker benutzt zum Beispiel immer das Bild des Tankers, also nicht des Tankers, sondern des Containerschiffes. Man lädt quasi einen Container auf Container für Container auf ein anderes Schiff rüber und dementsprechend wandert dann auch die Software durch die Gegend. Und wenn wir sowas haben, könnten wir zum Beispiel, ich denke zum Beispiel an Landtagswahlen, es sind Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, da sind große, große Lasten auf den Servern, aber halt nur in Nordrhein-Westfalen. Was ist denn in Bayern oder in Berlin oder so? Da passiert halt nichts, weil da gerade keine Wahlen sind. Warum muss dann Nordrhein-Westfalen zum Beispiel dann bei so einem großen Hyperscaler Speicherplatz einkaufen, um dorthin zu skalieren? Während die Server in Bayern und Hamburg oder Berlin, jetzt kommt wieder so ein Techie-Ausdruck, vor sich hin eideln, also leer vor sich hinlaufen, die könnten doch einfach diese Infrastruktur nutzen. Und dafür muss man das einfach miteinander verbinden. So, ich hoffe, das war so halbwegs verständlich. Ich finde, das war super erklärt. Und vor allem wird jetzt auch nochmal deutlich, und ich finde, ehrlicherweise, das wird vielleicht viel zu wenig auch manchmal mitdiskutiert, weil wir so tief natürlich in diesem Thema Verwaltungscloud mittlerweile drinstecken und in all dem, was das in Sachen Standardisierung und so bedeutet, dass das auch in puncto Nachhaltigkeit und so echt ein Thema ist, ne? Dass wir unsere Infrastruktur, die wir haben in der öffentlichen Verwaltung, einfach viel besser und effektiver nutzen am Ende, ne? Ja, so wie Software aktuell läuft, auch in der öffentlichen Verwaltung ist, es fährt halt immer einer mit einem großen Linienbus von A nach B. Müsste eigentlich gar nicht, weil der eine könnte auch mit dem PKW fahren. Und erst wenn 20 Leute zusammensitzen, dann muss man halt mit dem Bus fahren. Und genauso ist momentan die Infrastruktur aufgebaut. Es fahren immer dicke Busse durch die Gegend, die natürlich dann auch entsprechend Energie brauchen. Ja, ich will noch gerne einmal eins noch ergänzen, weil das, oder vielleicht meine eigene Aussage vorhin noch mal ein bisschen auch noch mal richtig stellen, weil du es gerade so schön erklärt hast, Thorsten. Das ist also, weil wir so leicht über die Technik reden, dass technisch alles gar kein Problem ist. Ich glaube schon, dass die Techniker da hinten viel dran zu tun und viel zu werken und viel sich gedehnen. Und also nur das, um das mal zu noch mal klar zu drücken, dass da passiert viel und die Leute machen sich eine Menge Gedanken und kümmern sich intensiv drum. Also das noch mal zur Klarstellung, weil du hast gerade noch mal schön diese das Ziel schön erklärt, aber natürlich ist da viel Komplexität dahinter trotzdem und wir müssen uns trotzdem viele Dinge Gedanken machen, damit das auch nachher wirklich so reibungslos funktioniert. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass sich diese IT-Dienstleister, also die Fachleute, die Techies zusammensetzen und das gemeinsam ausgestalten. Nur nochmal, weil das so ein bisschen, wir drei Nicht-Techies sitzen zusammen und erklären denen mal eben, wie sie alles machen müssen. So mal nebenbei ist ja gar kein Problem, mach das doch mal eben. Ich glaube, wenn wir jetzt jemanden vom BSI dabei gehabt hätten, der hätte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja. Dann hätte gesagt, oh, die Sicherheit, das ist nämlich eins dieser Dinge, die nicht so ganz trivial sind bei der ganzen Geschichte, weil ich ja quasi die Daten nicht um die halbe Welt, sondern durch halb Deutschland im Zweifel schicke. Ja, Also da gibt es sicherlich eine ganze Menge heraus und deswegen gibt es ja auch da so viele verschiedene Handlungsfelder in der UAG-Technik und Betrieb, die sich da intensiv drum kümmern. Und da sind ja auch extrem viele Leute, die da viel Energie reinstecken. Auch die IG-Betrieb von Containern, also es gibt auch noch andere Arbeitsgruppen, die sich da auch noch mit zusammensetzen. Also es sind eine ganze Menge Menschen, die sich darum recht eine Platte machen. Wie kann sowas, wie läuft das nachher reibungslos so? Aber das Schöne ist, diese Menschen, ich kenne sie ja zum Teil auch, die erlebe ich alle so, dass die da echt auch irgendwie Bock drauf haben, ne? Also die haben alle viel Arbeit, aber es ist auch so ein Thema, ich finde, das ist schon wichtig, weil man daran auch merkt, also da sieht jeder irgendwie den Sinn, dass wir einfach in diese Richtung voran müssen, so habe ich den Eindruck, ne? Und das macht auch Spaß, finde ich. Dadurch macht es auch Spaß, auch wenn es noch viele Fragen gibt, die zu klären gilt und wenn vielleicht auch jeder nicht gleich am Anfang komplett zufriedengestellt ist sozusagen mit dem, was aktuell da kommt, ne? Ich hätte eigentlich noch eine andere Frage, aber jetzt schließe ich erstmal an deine an. Wenn da so viele Leute dran arbeiten, die auch Bock drauf haben, warum haben wir es dann nicht schon? Gute Frage. Frage. Ich wollte die Frage hast du Annika gestellt. Das ist gut, da muss ich. Sag mal so viele sind es ja auch wieder nicht, ne? Also diejenigen in den UAGs bei der AG Cloud, die arbeiten daran, aber von denen wissen wir auch, dass die alle echt alle Hände voll zu tun haben aktuell. Ne? Ja, Andreas, sag du mal. Ich persönlich glaube, die Zeit musste so ein Stück weit auch reif werden. Also der Handlungsdruck musste auch eine gewisse Intensität haben, dass sich was bewegt. Weil wie gesagt, da hängen viele organisatorischen, strategischen Fragen dran. Die IT-Dienstleister werden sich in Zukunft ja auch, also die öffentlichen IT-Dienstleister, miteinander ganz anders aufstellen müssen. Und ich glaube, der Zeitpunkt dafür ist jetzt reif und jetzt funktioniert das, dass man in solchen Arbeitsgruppen zusammen an so einem Ding arbeitet. Das wäre vielleicht einfach vor, ich sag mal, 4 Jahren, 2018, noch nicht in dieser Form denkbar gewesen. Ist jetzt mal so meine Hypothese, aber Andreas, du hattest da auch eine Antwort drauf. Nee, alles gut. Ich wollte einfach nur nochmal sagen, Punkt 1 ist, man muss immer überlegen, dieses ganze Gremienarbeit ist so ein bisschen, nenne ich mal, ehrenamtliche Tätigkeit. Das heißt, die Leute haben ja normal noch einen Job nebenbei. Das heißt, die machen ja nicht zu 100% nur das Thema. Die haben ja das, was sie nebenbei machen und auch mit großem Engagement machen, machen sie halt so nebenbei. Und jeder von uns weiß, dass die wenigsten im Bereich Digitalisierung gerade Langeweile tagtäglich haben. Ich glaube, dass in der Tat der Druck jetzt mittlerweile auch groß genug ist, um die Themen vernünftig zu treiben. Was das Thema Zeitverzug betrifft, sicherlich auch so ein bisschen, um Dinge formell umzusetzen, um formelle Beschlüsse herbeizuführen, sind wir einfach in unseren formellen Strukturen, die wir haben, schon sehr schwerfällig so. Also um das einfach mal in eine Zahl zu fassen, es ist momentan so, dass wenn wir fertige Beschlüsse erarbeiten wollen, die auf Bundesebene abstimmen wollen und auf Landesebene abstimmen, um dann gemeinsam einen Beschluss zu fassen, reden wir ungefähr von so 6 Monaten. Das heißt also, das Papier muss fertig sein, und dann brauchst du noch 6 Monate, bis es formell verabschiedet worden ist. Das sind natürlich riesige Zeitabläufe. Das heißt, die Kollegen in den UAGs arbeiten parallel weiter. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt und arbeiten auch operativ. Also es gibt ja auch schon, wir sind ja über die Papierlage lange hinweg. Wir testen ja auch operativ. Nur, um das ist jetzt keine Entschuldigung, aber ich glaube, wir sind mit dem Papier schon immer ein Minimum ein halbes Jahr hinter dem, wo andere schon stehen, operativ so. Aber jetzt ist, glaube ich, die richtige Zeit, um meine zweite Frage zu stellen. Wenn wir die Rechenzentren miteinander verbunden haben, das ist ja das eine. Wir haben uns auf eine Infrastruktur geeinigt, wir verbinden die Rechenzentren. Diese Hyperscaler, die wir überall haben und die wir, ich möchte es einfach nicht so abtun, als ob wir die überhaupt nicht brauchen, die wir tatsächlich zu Teilen brauchen, die bieten ja in dieser Cloud noch wesentlich mehr. Die bieten ja auch sogenannte Cloud-Services an. Wie stellen wir uns das denn vor? Was für Services könnte es da in dieser deutschen Verwaltungscloud geben? Alle möglichen Services. Das ist ungefähr vom Kindergeld über den souveränen Arbeitsplatz, Phoenix und Co. Also es ist ja so, dass wir über dieses Konstrukt die Vermaschung der verschiedenen Infrastrukturen dafür Sorge tragen wollen, dass die Services, die überall vorliegen, wenn sie denn cloudifiziert sind, wenn sie containerisiert sind, ja auch nach dem Einer-für-Alle-Prinzip irgendwie allen zur Verfügung gestellt werden können. Und wenn ich jetzt beispielsweise mal, ich sag mal, Dataport hat einen großen Vertrag und hat IONOS im Hintergrund und ich brauche einfach massiv Storage gerade, dann sage ich Dataport, hör mal zu, Kannst du mir über das, was wir standardisiert haben, Storage besorgen? Ja, kann ich, habe ich aber gerade selber nicht. Kann ich dir aber von IONOS gerade geben, weil ich habe da vertragliche Verbindungen zu, die halten sich an unsere Standards. Das heißt quasi, ich kann dann über ein Cloud-Service-Portal, was wir gerade in der Konzeption auch haben, was gerade dann auch umgesetzt wird, quasi Leistungen beziehen. Und dann beziehe ich quasi über die IT-Dienstleister ja auch die nachgelagerten Dienste, Services, die entsprechend dann darüber bezogen werden können. Und deswegen glaube ich auch, dass die, also mich ja beide, wir sollen die Hyperscaler und brauchen die Hyperscaler auch. Und auch eine Einbindung von Office 365 über eine Azure Cloud, alles, da gibt es Bedarf und da gibt es auch Grundlage dazu, dass man das braucht vielleicht irgendwie. Das können wir aber umsetzen, indem wir müssen einfach nur gucken, dass sich die Industrie an das hält, was wir ihnen gemeinsam vorgeben. Und das ist, glaube ich, etwas, bisher waren wir sehr zerfleddert. Jetzt geben wir einheitlichen Standard vor und dann kann die Industrie sich auch einheitlich daran entsprechend dann andocken. Da sind wir jetzt, fangen wir jetzt auch an, so eine Art, ich nenne es mal Marktdialog. Marktdialog ist ein belegter Begriff im öffentlichen Dienst. Also wir reden mit denen und versuchen, mit den Industriepartnern, SAP und Co. jetzt auch Gespräche zu führen, damit die auch wissen, wo wir hinwollen, damit die auch verstehen, was wir machen. Wir werden jetzt in absehbarer Zeit auch Gespräche mit der Bitkom führen, um diese Sachen mal vorzustellen, um unsere Ideen, die Strategien vorzustellen, auch mal so ein bisschen zu hören, womit haben die Probleme, womit haben die keine Probleme, damit wir auch nachher wirklich diese Durchlässigkeit sicherstellen können. Ne? Also. Ja, aber jetzt lass mich nochmal das Thema mit dem Storage aufgreifen. Vielleicht war das ein ungünstiges Beispiel, weil Storage ist ja ein Thema, das brauche ich ad hoc. Und wenn ich mir das erst über irgendein Portal klicken muss, ist es ja eher schwierig. Ich will ja eigentlich, wenn ich so eine Cloud-Infrastruktur habe, möchte ich doch einfach, jetzt nehmen wir einfach mal, weil du Dataport gesagt hast, sagen wir jetzt auch mal AKDB. Die AKDB hat gerade ein Storage-Thema. Wir haben jetzt gerade eine große Datenmenge, die wir reinbekommen haben. Keine Ahnung, gibt ja so viele IoT-Anwendungen und sowas. Da kommt halt gerade mal ein großer Datendump, den wir erstmal irgendwo unterbringen müssen. Dann müsste das doch automatisiert dann funktionieren, dass dieses Storage quasi automatisiert alloziert wird. Dass dann quasi alle in dem Verbund sagen, Storage habe ich nicht, wir gehen auf Fallback. Storage wird eingekauft bei der IONOS. IONOS hat einen Vertrag mit der Dataport, das heißt, automatisiert wird, gibt es dann eine Abrechnung von der Dataport in Richtung AKDB. Ihr habt für die folgende Zeit so viel Storage bei uns eingekauft. Punkt. Was soll denn dann so ein Portal dafür bringen? Das ist doch eigentlich ein Stück zu kurz gesprungen bei dem ganzen Thema. Naja, also ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist natürlich auch stark vereinfacht mit dem, was nach auch Bezahlstrukturen im öffentlichen Dienst, also auch eine Auftrag, Ausschreibung, all diese Dinge, die wir dann auch verwaltungstechnisch noch klären müssen, umsetzen müssen. Das Cloud-Service-Portal soll ja dafür zumindest auch mal da sein, dass ich als IT-Dienstleister gucken kann, wo könnte ich denn verschiedene Dienste haben. Wie sehr ich das nachher vollautomatisiert machen kann. Also es geht ja nicht darum, dass ich über eine Marktplatzfunktion jetzt einzeln mir die Gigabits bei zusammenstricke, um dann nachher Storage zu haben, sondern da müssen wir mal gucken, da bin ich auch ehrlich gesagt nicht so tief drin, wie es die Techies dann nachher wieder sind, wie wir sowas vollautomatisiert machen können. Aber die Idee ist halt schon, dass wir die Dienste, die die einzelnen IT-Dienstleister haben und anbieten können, so wie du es ja vorhin gesagt hast, wenn der Bus immer leer rumfährt oder wir Wahl haben und deswegen manche Dienstleister quasi im Idle-Mode gerade sind, dass wir dann darüber über dieses Portal im Idealfall auch automatisiert, das nehme ich jetzt auch mal mit, erstmal zur Diskussion mit den Kollegen, aber das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, aber darüber entsprechende Services ordern können und damit zumindest erstmal die Kapazität, die ich habe, im Verbund auch nutzen kann, so. Das fände ich schon, also wenn wir auch mal darüber sprechen, wie man Cloud Computing versteht, ist ja eigentlich so, ich sag mal, diese automatisierte Zuteilung von beispielsweise Storage, ne, also dieses Thema Measured Service und so, ist ja eigentlich auch so ein klassisches Kriterium, wo man sagen würde, das braucht's, wenn wir von Cloud Computing sprechen wollen, ne? Deshalb denke ich auch, die Frage ist, kann man da nicht auch in Umsetzungsschritten denken? Also es ist ja manchmal auch gefährlich, wenn wir jetzt zu viel auf einmal wollen, ne? Oder sagen wir erstmal, wir vernetzen uns, wir haben dieses Portal, wir haben dadurch schon mal deutlich mehr Möglichkeiten als vorher. Und ich bin mir sicher, das wird sich in Zukunft weiterentwickeln. Das ist ja ein Prozess. Ich glaube, die Verwaltungscloud wird wahrscheinlich nicht sein, was irgendwann mal fertig ist, in Anführungsstrichen. Da wird es ja immer weitergehen und wir werden immer mehr Möglichkeiten haben und, glaube ich, auch uns in der Zusammenarbeit nochmal ganz anders organisieren und auch näher zusammenrücken. Ne? Ich finde, so eine Verwaltungscloud bietet viele, viele, viele große Ansätze und Möglichkeiten für die Rechenzentren und Dienstleister, sich zu spezialisieren. Jetzt seid ihr alle auch noch nicht so alt wie ich. Ich denke zurück an die Mainframe-Zeiten. Da hat man irgendwie eine 20 Megabyte Festplatte eingeliefert ins Rechenzentrum. Da waren Daten drauf. Dann hat das der Mainframe ausgerechnet und am Ende hat man hinterher seine Ausdrucke gehabt. Das geht heute eleganter, aber genau solche Services könnte ich mir in so einer Verwaltungscloud auch vorstellen. Es gibt ein Rechenzentrum, das spezialisiert sich auf Berechnung von Sozialleistungen. Da schicken alle anderen Rechenzentren einfach ihre Daten hin. Dieses Rechenzentrum berechnet das, vielleicht sogar on time, also vielleicht sogar direkt, wenn ich einen Online-Antrag stelle. Und das kommt direkt zurück und wird dann ausgezahlt oder angezeigt oder ähnliches. Also so kann ich mir eine Verwaltungscloud vorstellen, weil wir haben so viele Spezialisten und wir haben so viele Spezialisten bundesweit verteilt. Wenn wir die irgendwie zusammenziehen würden, das ist ja heutzutage mit virtuellem Arbeiten hervorragend möglich, glaube ich, dass wir hier in Deutschland eine hervorragende verteilte Infrastruktur hinbekommen und nicht nur, wenn es darum geht, Bits hin und her zu schubsen, sondern tatsächlich auch Leistungen gegenseitig zur Verfügung zu stellen und zu nutzen. Abrechnungsproblematiken ist ein ganz anderes Thema, aber das ist ja immer eins, was man als nächstes betrachten muss. Auch das Thema IT-Sicherheit ist eigentlich gewährleistet, weil wir haben Infrastruktur in Deutschland, die schon vorhanden ist. Ich sag nur Netz des Bundes, die verschiedenen Verwaltungsnetzwerke in den verschiedenen Bundesländern. Da gibt's so viel, was schon da ist. Jetzt müssten wir eigentlich, wir haben eigentlich alles. Also erstmal hundertprozentige Zustimmung zu dem, was du gesagt hast. Und das ist ja da auch so ein bisschen die Idee dahinter, dass wir über Spezialisierung nachher auch gucken, wer kann nachher was leisten. Das ist ja auch dieses Einer-für-Alle-Prinzip, was so als Gedanke in diesem OZG-Kontext ab und zu hochkommt. Wobei das da mehr aus der Ecke kommt, einer betreibt für alle das. Aber jetzt wollen wir erstmal mit dem, was wir machen, erstmal die technische Grundlage schaffen, dass das überhaupt möglich ist, technisch so. Und der andere Punkt vielleicht nochmal an dieser Stelle auch die ganz klare Einladung, dass du dich gerne in der UAG Technik und Betrieb auch mit integrieren kannst, um entsprechend deine Ideen und Vorschläge mit zu unterbreiten. Aber Spaß beiseite. Also das ist, du hast recht, das ist das, wo wir eigentlich auch hinwollen und was wir auch, und dafür müssen wir die technische Grundlage schaffen. Und dann kommen wir auch in diese, wie gesagt, diese Konzeption fürs Cloud-Service-Portal, da sind wir gerade in der Feinkonzeption oder die Kollegen sind in der Feinkonzeption, von daher wärst du da super aufgehoben gerade. Und wir müssen dann einfach gucken, wie wir Stück für Stück weitergehen, so ein bisschen. Und ich glaube einfach, dass das der richtige Weg auch ist, dass wir gemeinsam, deswegen ist das, was Annika mal schon gesagt hat, die Motivation ist hoch, weil natürlich auch jeder für sich selbst weiß, wenn wir das zusammen machen, habe ich auch nachher vielleicht meine Nische, in der ich groß aktiv werden kann, weil ansonsten machen wir uns nichts vor, das Gegenszenario ist irgendwie, es gibt nachher 2-3 große Hyperscaler, die irgendwie alles schlucken und dann haben wir nachher, ich sage mal, 2-3 Monster-Clouds in Deutschland, die wir irgendwie haben und das wäre perspektivisch, aber auch kurzfristig das totale Gegenteil von dem, was Souveränität bedeutet und auch nicht das, was wir als Industriestandort, glaube ich, haben wollen. Wenn wir ehrlich sind, die Hyperscaler könnten sofort, die komplette Infrastruktur der öffentlichen Verwaltung übernehmen. Haben die sofort da. Die sind noch besser aufgestellt als wir. Das Einzige, was sie nicht haben, das Know-how und aktuell auch nicht die Sicherheitsfreigaben, um entsprechend hier agieren zu können. Klar ist auch, wir können nicht als Bundesrepublik Deutschland, Länder und Kommunen, wir können nicht diese vielen 100 Milliarden aufbringen, die inzwischen die Hyperscaler in ihre Infrastruktur gesteckt haben. Ja, da ist auch viel, viel Geld für Lernen und Forschen draufgegangen. Trotzdem können wir diese Milliarden nicht aufbringen. Was ich aber als ganz, ganz, ganz, ganz große Chance sehe, dass wir hier genau diese spezialisierten Dienste aufbauen und Dienstleistungen aufbauen in dieser Verwaltungscloud, die wir als öffentliche Verwaltung brauchen. Weil da hat auch so ein Hyperscaler kein Interesse dran, weil das kann er im Zweifel nur nach Deutschland verkaufen und nicht in den Rest der Welt. Und wir uns diese Hyperscaler dann dazu nehmen, wenn wir so Basisfunktionen vielleicht brauchen, so Storage, ja, was weiß ich, ein bisschen Rechenleistung, KI, ja, genau, wie auch immer. Ja, genau. Ja, du hast ja, ja, weil, also eine Google oder keine Ahnung, wer hat ja kein Interesse, eine Hundesteuer-App zu entwickeln, irgendwie, weil das irgendwie gerade das, der Bedarf des, des öffentlichen Dienstes ist oder sowas. Also von der sicherlich, wir haben halt, und man darf auch nicht vergessen, ganz ehrlich, der Staat hat natürlich auch eine gewisse Aufgabe, hoheitliche Aufgaben, die wahrgenommen werden müssen. Und das Thema Souveränität, Abhängigkeit auch von anderen Institutionen, Datenschutztechnik, da sind ja viele Dinge dabei, die man sich einfach auch mal in der Gesamtheit angucken muss, weil du gerade gesagt hast, ja, die könnten uns jetzt mehr oder weniger übernehmen, aber dann würden wir ganz, ganz viele Kernkompetenzen abgeben, was der falsche Weg wäre. Und wir würden auch vor allem das Know-how, was wir haben, verenden lassen. Und dann, wenn wir irgendwann mal dann wirklich handlungsfähig werden müssten und müssten selber agieren können, könnten wir es gar nicht mehr, weil wir diesen Bereich gar nicht mehr haben. Also wenn ich auch nicht den Bedarf weggebe, also das Personal nachkommt, dass junge Leute sich motivieren, zu sagen, hör mal zu, ich gehe jetzt zum IT-Dienstleister, weil ich kann da was bewegen. Ich bin nicht nur dafür da, um zu gucken, dass der Server nicht wegläuft, sondern ich kann auch wirklich noch aktiv mitgestalten und mitentwickeln. Dann motiviere ich ja auch. Und dann kriege ich ja auch neues Fachpersonal, dann kriege ich Kompetenz, dann kriege ich die immer wieder genannten Digitalkompetenzen zurück oder entwickel sie weiter zumindest. Dazu finde ich nochmal wichtig, wir sollten natürlich nicht die Kompetenz und diese ganzen, sag ich mal, Hoheiten, die wir natürlich auch brauchen, um digital souverän zu sein, an die Hyperscaler abgehen. Aber ich glaube, wo wir über eine Veränderung sprechen müssen, ist im föderalen System. Ne? Also, wenn man ganz ehrlich ist, so gut Föderalismus ist in der IT, hilft er auch oft nicht. Und da bin ich eben gespannt, wie wir uns da noch entwickeln in Deutschland. Weil ich glaube, also ich finde mit, auch jetzt in der AG Cloud, auch mit der Zusammenarbeit, ist irgendwie schon so ein erster, für mich persönlich ist das so ein erster Schritt, wo ich merke, das funktioniert irgendwie echt gut, dass Bund, Länder und die kommunale Ebene sich da austauschen. Aber wir merken ja trotzdem immer wieder, auch bei ganz vielen, ich sag mal, organisatorischen Konzepten, die wir da betrachten und so weiter, dass unser Föderalismus, so wie er aktuell funktioniert, gewisse Grenzen hat. Und das beispielsweise auch bedeutet, dass es problematischer ist, einfach, wie wir das von Amazon und Co. kennen, irgendeinen IT-Service zu beziehen. Ne? Das macht es dann eben wieder komplex, was Andreas vorhin schon meinte. So tickt dann die Bürokratie in Deutschland nicht. Und das wird nochmal spannend, wie wir unsere IT föderal gestalten und wie wir da zu Veränderungen kommen. Und ich glaube schon, dass jetzt die Verwaltungskarten erster Weg, das irgendwie mit abzubilden, aber da müssen wir noch weiter ran. Also ich glaube ja nicht, dass es am föderalen System hakt. Ich glaube, es hakt an der föderalen Zusammenarbeit. Ja, hier und da gibt es noch ein paar gesetzliche Themen, die man da vielleicht mal angreifen muss, aber ich glaube, es hakt an der föderalen Zusammenarbeit. Und ich habe mir heute mal die Dokumente vom IT-Planungsrat mal durchgeschaut mit der Cloud-Strategie und da steht mehrfach drin, dass wir hier mit einem föderierten System arbeiten. Das heißt, auch auf IT-Ebene ist ein föderales System vorgesehen. Und das kommt nicht von der Föderation der Bundesrepublik Deutschland, sondern föderierte Systeme sind einfach das, wie man am besten Infrastruktur zusammenschaltet. Ja, in dem Fall ja. Aber was du jetzt zum Beispiel schon hast, dass Kommunen sind zum Beispiel Teil der Länder. Und faktisch ist es ja in ganz vielen Bereichen nicht möglich, dass jetzt Kommunen einfach sowas mit dem Bund machen, beispielsweise. So, ja. Und das sind schon so Dinge, wo sich das, wenn wir über IT sprechen, wie IT bereitgestellt wird und so, wo es schon nochmal spannend wird und wo ich glaube, dass wir doch gewisse Grenzen haben. Also es geht am Ende um Zusammenarbeit, aber Zusammenarbeit braucht natürlich auch gute rechtliche Rahmenbedingungen. Andreas hat es bei unserem letzten Podcast gesagt, für den Bund existieren die Kommunen nicht. Ich weiß. Das ist natürlich nicht so ernst gemeint, aber ich verstehe schon, dass das... Wir werden auch immer als UN-Vollversammlung bezeichnet, regelmäßig, von daher. Jetzt tut man nicht so, als würde ich ständig Kommunen-Bashing betreiben. Also das ist natürlich nicht wahr. Nein, machst du nicht. Nein, aber du hast ja recht. Rein rechtlich existieren die Kommunen für den Bund nicht. Und vielleicht muss man daran auch was ändern. Ja, das ist auch, also im Koalitionsvertrag steht da übrigens auch schon ein bisschen was dazu. Also diese verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen müssen angepasst werden. Und ich glaube, wir brauchen föderierte Systeme, damit wir auch gewisse Sachen auch wirklich dann auch, wir haben ja auch unterschiedliche Sicherheitsniveaus, unterschiedliche Zuständigkeiten, polizeilich, nicht polizeilich. Also der Zoo ist ja riesengroß. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen, dass wir verfassungsrechtlich da keine Hürden mehr haben dürfen, damit wir vernünftig zusammenarbeiten dürfen, damit wir auch Projekte und auch Digitalisierungsprojekte auch vernünftig einheitlich finanzieren, weil es macht ja auch wieder keinen Sinn, wenn einzelne Bundesländer, einzelne Kommunen die finanziellen Mittel gar nicht haben, dann kriege ich auch keine durchgängige Verwaltungsdigitalisierung hin. Also auch da haben wir ja Probleme, das ist ja auch mit dem OZG nochmal wieder richtig rausgekommen, das muss durchlässig irgendwie sein. Deswegen fängt es verfassungsrechtlich irgendwie an und letztendlich, das was Annika vorhin gesagt hat, Zusammenarbeit in der AG Cloud, hängt auch, glaube ich, viel, und hört sich jetzt vielleicht ein bisschen auf, aber mit Befindlichkeit, mit menschlichem Zusammenarbeiten an. Also wenn ich ein Interesse an der gleichen Sache habe, dann kann ich auch, dann ist es egal, aus welchem Bundesland, aus welchem Bundesressort, aus welchem Kommune ich komme, dann versuche ich gemeinsam an dieser Sache zu arbeiten. Und das passiert, glaube ich, gerade im großen Stil in der AG Cloud so. Deswegen ist das schon mal, glaube ich, ein gutes Beispiel. Wir haben aber einfach trotzdem drumherum noch so verfassungsrechtliche Dinge, die einfach gerade noch, also die, glaube ich, jetzt auch in dieser Legislatur angegangen werden müssen, damit wir die durchlässige Verwaltungsdigitalisierung umgesetzt kriegen, weil es macht einfach keinen Sinn, die Kommunen nicht einzubeziehen. Das ist einfach, das ist die kritische Masse eigentlich, die wir brauchen, damit wir auch Dinge auf die Straße kriegen, weil auch Verwaltung hat ja keinen Selbst, also wir verwalten uns ja nicht des Verwaltungswillen, auch wenn das ab und zu von außen so aussieht, dass wir uns einfach nur selber verwalten wollen, aber wir machen doch Verwaltung für die Menschen, für die Bevölkerung, für die Einwohner dieses Landes so, und dafür sind wir da und das muss auch funktionieren und das auch Ende zu Ende funktionieren. Deswegen, glaube ich, muss man so ein bisschen sich immer wieder gucken, was ist denn das Ziel des Ganzen, was wir hier tun? Und vor allen Dingen ein paar Dinge, glaube ich, nochmal rechtlich auch nochmal angepasst werden. Vor allen Dingen die Kommunen sind ja tatsächlich das wichtigste Umsetzungsorgan. Also es gibt nicht so viele Bundesämter oder Landesämter, wo ich als Bürger direkten Kontakt zu habe. Den meisten Kontakt habe ich zu meiner Kommune, zu meinen kommunalen Einrichtungen, die auch im Auftrag des Bundes solche Dinge umsetzen, wie Führerschein, Kfz-Zulassung und so weiter. Und da gibt es noch viel mehr. Und eigentlich müssten die Kommunen wesentlich mehr gestärkt werden und man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass alles von oben nach unten sickert, aber auf Landesebene so eine richtig dicke Lehmschicht ist. Sowohl was Informationen angeht, als auch was finanzielle Mittel angeht. Also das tropft halt nicht durch bis auf die Kommunen. Das Bild verliere ich nicht mehr so schnell aus dem Kopf mit der Lehmschicht. Aber es ist wahrscheinlich auch von Land zu Land unterschiedlich. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir wollen jetzt auch kein Länderbashing machen. Nein, ich glaube auch. Es ist auch einfach, also man muss auch mal wieder überlegen, um auch mal meine immer wieder zitierte UN-Vollversammlung zu begründen nochmal. Man muss ja auch überlegen, dass wenn man alles mit allen im Detail immer abspricht und alles mit allen immer im Detail besprechen möchte, dann wird es halt irgendwann auch schwierig. Also wenn wir schnell vorwärts kommen müssen, müssen wir auch eine gewisse Hierarchie trotzdem irgendwie noch wahren und einziehen, damit klar ist, okay, wir entscheiden uns jetzt für ABC und machen das jetzt einfach mal. Wenn ich jedes Mal alle Entscheidungen, die wir machen im Bereich der Digitalisierung, mit 11.000 Kommunen, mit allen Landkreisen, mit den Städten, mit allen Ländern und auch mit allen Bundesressorts besprechen, dann ist das schon eine gewisse Herausforderung, die da besteht. So. Und ich mache jetzt, glaube ich, seit 2007 mache ich föderale IT-Projekte in verschiedenen Bereichen. Und der Föderalismus macht solche Abstimmungen natürlich grundsätzlich nicht einfacher. So heißt nicht, dass es nicht geht, aber es wird sicherlich dadurch nicht einfacher. Das ähnliche ist wie mit der Ressorthoheit auf Bundesebene und mit der kommunalen Selbstverwaltung. Das sind einfach Instrumente, die sind da, die haben auch ihre Berechtigung. Aber sie machen halt im Bereich der IT-Projekte ist nicht unbedingt leichter und schneller. Ich sag nur, wir haben 5 Millionen Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung bundesweit. Das ist eine Menge Holz. Und da kann man nicht immer mit jedem Einzelnen sprechen. Nee. Ich glaube auch, dass das Umdenken muss ein bisschen stattfinden, dass wir bisher in vielen Bereichen immer dieses klassische Anforderungsmanagement, das habe ich beim Zendes ja auch das letzte Mal schon gesagt. Also wenn wir weiterhin so agieren, dass wir alle Leute bis zum Kleinsten fragen, wie zukünftig Software aussehen sollte, dann machen wir uns kaputt, das schaffen wir nicht. Alle anderen Unternehmen oder auch in meinem Privatbereich, dann gucke ich, welche Apps gefallen mir und nutze sie einfach so. Und die Grundfunktionalitäten, die jemand im öffentlichen Dienst braucht, die kennen wir. Das ist jetzt nicht so, als wäre das komplett was Neues. Und das sind, glaube ich, Dinge, wo wir einfach mal machen müssen, probieren müssen, gucken, okay, ist nicht ganz super, machen wir weiter. Aber auch so Stichworte wie Fehlerkultur und sowas sind ja Dinge, an denen wir immer wieder scheitern. Deswegen zitiere ich auch gerne mal hier Staatssekretär Richter, der immer sagt, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. So, daran müssen wir arbeiten, dass wir da schneller werden. Und ich glaube, ja, da sind, nur, So, ich glaube, da sind die Service-Standards auch so wichtig. Ne? Also die einmal die technischen Standards, sowas wie es ist kompatibel, sage ich mal, zur deutschen Verwaltungscloud, aber auch, dass wir konsequent die Nutzerzentrierung umsetzen, dass wir barrierefreie Service haben und. Ne? Und dann denke ich mir, wenn wir das alles umsetzen, dann kann das nicht sein, dass da noch, und da muss ich auch sagen, auch auf kommunaler Ebene, das kann da nicht sein, dass da irgendwie noch immer wieder eine Sonderlocke hier drauf kommt und hier was anders sein muss und da, ne? Also ab und an, da muss man dann nochmal genau drauf schauen. Deshalb glaube ich auch, wird in Zukunft nochmal spannend sein. Eigentlich muss man schon, wenn ein Gesetz verändert wird, muss man doch schon gucken, ist das digital ready sozusagen? Wie würden wir das digital umsetzen? Und wo stoßen wir da auf Probleme? Und da muss man das rechtzeitig berücksichtigen und entsprechend schon im Gesetzgebungsprozess sozusagen mit einbringen. Und dann, glaube ich, können wir auch einheitlichere Services haben, die trotzdem gut sind. Da bin ich fest von überzeugt. Ich weiß, dass wir in der Vergangenheit auch andere Erfahrungen gemacht haben. Ne? Mit dem, was ich jetzt sage, werde ich mir wahrscheinlich viel Hass auf kommunaler Ebene einfangen. Mein Beispiel ist hier die Hundeanmeldung. Hunde sehen bundesweit gleich aus. Hunde müssen bundesweit gleich irgendwie in irgendwelche Register eingetragen werden. Trotzdem macht jede Kommune das Register irgendwie anders. Gut, manche Kommunen verlangen eine Hundesteuer, manche Kommunen verlangen keine Hundesteuer, das ist ja auch in Ordnung. Aber letztendlich, die Registrierung der Hunde sollte eigentlich immer und überall gleich sein. Aber jede Kommune hat hier sein eigenes Geschmäckle. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn man die Kommunen fragt, können die auch zu jedem einzelnen Punkt sagen, warum das in ihrer Kommune genau so ist und nicht anders und weil sie es genauso brauchen und das, wie es die Nachbarkommune macht, geht ja gar nicht. Obwohl alle den gleichen Gesetzen unterliegen, macht es jeder anders. Und das ist, da ist Hund nur ein Beispiel. Da gibt es noch viel, viel mehr Beispiele, wo man sich immer wieder an den Kopf greift und sagt, ja verdammt, wenn ihr euch mal einigen würdet auf ein Thema, gerade für diese kommunalen Leistungen, dann könnte man hier auch wesentlich effizienter arbeiten. Ja, und das ist sicherlich auch was, wo ich schon glaube, dass es da einen Lernprozess auch noch auf kommunaler Ebene braucht und wo wir auch nochmal überlegen müssen, in der Welt, in der wir heute leben, was heißt denn da kommunale Selbstverwaltung für uns? Mhm. Drückt die sich darin aus, dass wir bis ins kleinste Detail unsere IT bestimmen können? Ist das heute kommunale Selbstverwaltung? Daseinsvorsorge ist für mich viel mehr, gerade in der heutigen Zeit, weil wir erleben solche Umbrüche, wir erleben so viele Krisen und die Kommunen als Orte des Lebens der Menschen hier im Land, glaube ich, sind da ganz, ganz wichtige Stellen und da ist die IT das kleinste Thema. Und ich glaube, Thorsten, was du sagst, die Beobachtung habe ich auch schon gemacht, das gibt's auch so, klar, aber da muss ein Umdenken her. Ich bin da eigentlich ganz guter Hoffnung, dass das auch nach und nach kommt, weil wir eben merken, auch die Kommunen sind ja überlastet, wir haben so viele Aufgaben zu bewältigen und tendenziell wird das ja noch mehr. Wir brauchen ja Gestaltungsfreiheiten, ne? Und eine Möglichkeit ist es eben, bei der IT deutlich mehr zu standardisieren. Jetzt mache ich mir gleich noch mehr Feinde. Eine meiner letzten Folgen war über Dänemark. In Dänemark gibt's keine so eine föderale Struktur wie in Deutschland, aber trotzdem haben die auch Kommunen mit einer kommunalen Selbstverwaltung. Aber Dänemark hat ganz klar festgelegt, was die Kommunen selbst gestalten dürfen und was nicht. Und letztendlich hat das ganze Thema IT-Infrastruktur und Online-Verfahren und so weiter, das hat Dänemark vorgegeben als Staat. Ja, und wo willst du dir jetzt Feinde machen? Verstehe ich nicht. Also, naja, die Dresdner Forderungen aufgestellt haben, die mache ich mir natürlich zu Freunden. Aber es gibt jede Menge, die das anders sehen. Ja, wobei die Dresdner Forderungen ja auch nicht heißen, irgendwie, wir haben nur noch ein zentrales Verfahren. Ne? Also, ohne das jetzt zu vertiefen, da kann man auch wieder eine andere Podcast-Folge zu machen. Aber es kann ja durchaus so sein, dass wir eine Plattform haben mit unterschiedlichen IT-Services, die ich aber leicht nutzen kann. Sozusagen. Also es geht ja auch nicht darum, den Wettbewerb tot zu machen, sozusagen. Also ich glaube, das hat schon auch Vorteile, dass wir so aufgestellt sind, wie wir aufgestellt sind. Aber muss eine Kommune so tief entscheidungsfähig sein, dass die sagen, linksrum, ich mach's linksrum und nicht rechtsrum? Kann man nicht sagen, Es gibt, keine Ahnung, drei verschiedene Möglichkeiten. Davon kannst du dir eine aussuchen, Punkt, fertig. Eine vierte wird nicht entwickelt, nur für dich. Wenn ich mir in die kommunale Landschaft so anschaue, es gibt genügend Software. Es gibt ausreichend von allen, ob es Online-Dienste oder Fachverfahren sind, gibt es ausreichend funktional. Ich muss mir nur die richtige aussuchen. Trotzdem wird immer wieder neuer Kram entwickelt, der dann wieder nicht mit irgendwas zusammenpasst. Und um wieder Richtung Verwaltungscloud zu kommen, ich glaube, wir haben jetzt mit so einer Verwaltungscloud, so einer einheitlichen, haben wir die Chance, sowas quasi handelbar zu machen. Ja. Ja, wir müssen die Standardisierung halt umsetzen. Deswegen, also ich glaube, dass die Entscheidungsfreiheit nachher natürlich auch ein Stück weit, ich sag mal, ich will nicht sagen, von sich von selbst löst, aber wenn ich über gute Produkte komme, gute Lösungen komme und die auch vernünftig umsetzbar sind, das Thema hat Annika ja selber auch angesprochen, es gibt ja auch die Zeit und die Ressourcen, um viele Dinge selber zu machen, wird ja auch immer weniger. Und ich glaube, dass wir diese, also klar, wir müssen irgendwie schaffen, Vorgaben zu machen, die müssen wir nicht umkommen, also wir machen auf Länderebene das gleiche Thema. Wir haben auf Ressortebene bei den Bundesebene das gleiche Thema auch. Also die überall da, wo ich die Möglichkeit habe, zu viel Auswahl zu treffen, treffe ich immer oder trifft irgendwer irgendeine Auswahl. Deswegen muss man da schon eine gewisse Standardisierung machen. Ich glaube, dass man die auch gesetzlich regeln muss und die Kompetenzen regeln muss und damit man darüber dann wirklich einheitliche Architekturen, einheitliche Vorgaben machen muss. Und das, was wir mit der DVS jetzt ja machen, ist ja quasi, wir fangen ja andersrum an. Wir haben ja die von der Basis der IT-Dienstleister angefangen, Standards uns zu überlegen, die wir dann Stück für Stück die Leiter hochgegeben haben, bis zu einem IT-Planungsrat, der es dann beschlossen hat. Also bis zu einem Gremium, was verbindlich eigentlich regelt, wie IT aufzubauen ist im öffentlichen Wesen, in der öffentlichen Hand. So. Und das müsste man jetzt quasi nochmal parallel von oben wahrscheinlich mit entsprechenden Grundgesetzanpassungen nochmal flankieren, um dann nachher dann ein rotes Ding rauszukriegen. Aber lass mich da gerade nochmal nachfragen. Du hast so schön gesagt, wir haben das jetzt schön von unten nach oben aufgebaut. Es sind sich im Prinzip alle einig, wie man es machen könnte. Jetzt muss nur der IT-Planungsrat entscheiden. Was passiert, wenn der IT-Planungsrat entschieden hat, wir machen es so? Sind dann alle verpflichtet oder nur dazu angehalten? Naja, also in Step 1 haben wir jetzt, es hängt immer von dem Beschluss ab, der davor steht, vor dem Konzept nachher. Jetzt haben wir ein Rahmenwerk beschlossen. Und jetzt geht es quasi darum, dieses Rahmenwerk zu erweitern. Wir haben ja noch verschiedene Punkte, also wir sind ja noch nicht komplett durch. Das Thema Cloud Service Portal, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, auch die Koordinierungsstelle, also wer koordiniert denn nachher dieses Gesamtsummelsorium? Also wir haben momentan hier die AG Cloud, die das auf ehrenamtlicher Basis macht. Wir brauchen auch irgendwer, der sich hauptamtlich nachher darum kümmert, diese verschiedenen Cloud-Infrastrukturen ein Stück weit mit zu betreuen, zu managen, auch Weiterentwicklung zu betreiben. Also da brauchst du nachher einen gewissen Personalstamm, auch der das, ich sag mal, dauerhaft irgendwie macht und auch Fulltime irgendwie macht. Und wenn wir diese Strukturen und diese Ideen, diese Konzeption abgeschlossen haben, kommt dann sicherlich der Schritt, wo wir dann, also aktuell heißt es einfach, die an der DVS teilnehmen wollen, müssen auch sich an die Regeln halten. Der zweite Step ist dann, verbindlich vorzugeben den Geltungsbereich der DVS. Also das, was du gerade meinst mit, wir müssen ja irgendwann in den Punkt kommen und entscheiden, ist das jetzt für alle wirklich verbindlich oder ist es nur verbindlich für die der deutschen Verwaltungsdeutsch beitreten wollen. So, momentan ist es so, dass das, was wir machen, verbindlich ist für die beitreten. Also quasi der Beitritt ist quasi freiwillig, weil wir ja gerade noch in der Konzeptionsphase sind, in der ersten Umsetzung ja gehen so ein bisschen. Und man muss sicherlich dazu kommen, dass man dann, ich sag mal, spätestens in einem Jahr sich in die Augen guckt und sagt, okay, machen wir das jetzt verbindlich für die Gesamtverwaltung, definieren 3, 4 Ausnahmen noch, keine Ahnung, im Zusammenarbeit im internationalen Kontext mit Europol oder was weiß ich für Ausnahmen, da gibt's ja immer was. Aber das, da müssen wir hinkommen. Wir müssen das verbindlich für alle machen, so. Aber dafür müssen wir auch Stück für Stück erstmal die ersten Papiere verabschieden. Also was wir haben ja erste Papiere verabschiedet. Du hast ja vorhin selber gesagt, du hast sie gelesen. Und jetzt kommen halt dann quasi die letzten Steps. Cloud Service Portal, Koordinierungsstellen. Da muss man ganz klar sagen, okay, und jetzt machen wir das verbindlich für A, B, C, D, E, F, G, so. Das ist dann quasi, das wird dann sicherlich der Beschluss werden, der sicherlich auch viel Energie kostet, weil natürlich damit auch wieder ein Stück weit Selbstbestimmtheit wieder weggeht, ne? Ich denke, das wird nachher so ein, ich würde nicht sagen emotionale Diskussion werden, aber das wird sicherlich nochmal interessant werden irgendwann mal. Aber ich weiß nicht, also, meine Meinung, so, ich weiß nicht, Annika, wie du das siehst, aber ich vermute, dass man an einem gewissen Punkt dazu kommen wird irgendwann. So, wir müssen uns jetzt dazu committen, so. Und dann wird's halt auch spannend werden nochmal. Ja, ich meine, aber das ist für mich auch Standardisierung. Da muss man sich immer irgendwie committen und es tut vielleicht hier und da auch doch mal weh, sich an einem Standard zu halten, aber insgesamt gibt es auch viele, viele Vorteile. Und ich sag mal, eigentlich ist ja ironischerweise, ist doch Deutschland dafür bekannt. Also bei der Standardisierung in der Industrie waren wir doch immer weit vorne. So, und da müssen wir, glaube ich, bei der föderalen IT einfach auch noch mehr hin, ne? Und künftig muss es eben so sein, dass auch Services sozusagen Verwaltungscloud-ready sein müssen. Punkt. Weil nur dann haben wir doch die Möglichkeit, dass wir es entsprechend auch in die Breite kriegen können. Das sehe ich aber tatsächlich schon wieder, dass die Kommunen wieder abgehängt werden. Der IT-Planungsrat ist ein Bund-Länder-Gremium. Die können Entscheidungen treffen für Bund und die können Entscheidungen treffen für Länder. Wie die Länder das dann in Richtung Kommunen machen, ist wieder Ländersache. Das heißt, wenn jetzt eine Entscheidung getroffen wird für die deutsche Verwaltungscloud, dann haben wir alle kommunalen Rechenzentren abgehängt. Warum soll denn ein kommunales Rechenzentrum sich mit dieser deutschen Verwaltungscloud oder soll DVS ready sein? Warum sollten die das tun? Die haben keine Verpflichtung, die haben zwar wahrscheinlich den Willen, das zu tun, aber warum sollten die das? Die haben den wird's nicht vorgeschrieben, die haben keine Verpflichtung dazu. Es ist für die wieder nur mehr Aufwand. Also vielleicht zum Thema abgehängt. Also man muss ja noch mal einmal auf die Struktur der AG Cloud schauen. Und in der UAG ist es ja tendenziell möglich und auch eröffnet worden, dass auch kommunale IT-Dienstleister mitarbeiten. Das ist auch der Fall. Und auch Kommunen mitarbeiten, ne? Also teilweise merkt man, diese Arbeitsgruppenstruktur, die ist ja zwar auch vom IT-Planungsrat beschlossen, aber die ist so gesehen, ja, bildet die natürlich nicht genug ab, was wir eigentlich bräuchten. Ne? Also das ist so gesehen ja noch recht lose in den UAGs, die sind sehr bunt besetzt. Die AG Cloud, da sind dann wieder wirklich, ich sag mal, mandatierte Menschen drin aus Bund, Ländern und der kommunalen Spitzenverbände plus die UAG-Leitung. Und das, was da beschlossen wird, wird dann wieder in den IT-Planungsrat gegeben, wo du recht hast, wo dann Bund, Länder sitzen und die kommunalen Spitzenverbände, aber ja eben auch nicht, ich sag mal, mit dem Gewicht, wie wir uns das seitens der kommunalen Ebene wünschen würden. Und insofern gebe ich dir in Teilen recht. Also ich denke schon, dass auch kommunale IT-Dienstleister da auf Dauer durchaus was von hätten, sich der Verwaltungscloud anzuschließen. Aber unberührt davon bleibt, dass wir umso zentraler wir IT ausgestalten und umso mehr IT zusammenwächst und uns allen ist klar, dass Kommunen immer wieder die kritische Masse sind, Andreas, das hattest du vorhin auch gesagt, dann müssen wir uns auch Gedanken machen, wie kriegen wir die Kommunen in diesen Abstimmungsprozessen besser repräsentiert, als es aktuell der Fall ist. Das ist auch eine Überlegung oder sage ich mal, das steht auch im Kontext wieder dieser Dresdner Forderung. Ne? Weil das müssen wir schaffen und das soll nicht heißen UN-Vollversammlung, das ist klar, dafür gibt's ja Verbände und so. Aber es reicht eben nicht, dass Kommunen gefühlt manchmal, ich sag mal, so ein bisschen am Katzentisch sitzen. Dafür ist das Gewicht der Kommunen einfach zu groß. Ne? Also nicht falsch verstehen, ich glaube, die Motivation für die kommunalen Rechenzentren wird schon da sein. Aber letztendlich müssen diese kommunalen Rechenzentren immer Rechenschaft ablegen, keine Ahnung, ihrer Kommune, ihrem Landkreis, ihren Trägern, wie auch immer. Und die müssen erstmal sagen, ich mache bei der DVS mit, weil ich finde das gut. Und das kostet ja alles Geld. Und das müssen dann diese Träger beziehungsweise die Verantwortlichen auch mittragen. Ja, die Verbindlichkeit ist so ein bisschen schwierig. Gebe ich dir recht, das Thema Verbindlichkeit ist einfach schwierig dann. Ja, aber das ist halt das, was wir vorhin schon diskutiert haben, verfassungsrechtlich zu gucken, wie wir das entsprechend besser aufgestellt kriegen und wie wir dann diese Sichtweise auch besser mit reinkriegen, weil dass die kommunale Sicht wichtig ist, sagen wir in der AG Cloud ja auch jedes Mal wieder. Deswegen sind wir ja froh, dass auch viele kommunale Vertreter da mitmachen und mitmischen. Aber gut, wir hängen dann wieder an diesem verfassungsrechtlichen Thema, aber es ist vollkommen klar und vollkommen richtig, die Verbindlichkeit ist ein wichtiger Punkt, damit man auch nachher über diese Verbindlichkeit Mittel kriegt, machen wir uns nichts vor. Nachher, wenn wir Pech haben, scheitert es nachher am Geld, an der Umsetzung nachher, weil die Mittel dafür nicht freigeräumt werden. Und eine Begründung für Mittelbeantragung im öffentlichen Dienst ist immer ein gewisser Beschluss der Verbindlichkeit, die brauchen wir einfach da, das ist vollkommen klar. Bevor wir uns jetzt hier im Kreis drehen, ich habe bei mir noch einen Stichpunkt draufstehen, der heißt X-Road. X-Road ist euch ein Begriff, das ist die die Infrastruktur, die Kommunikationsinfrastruktur auf Open-Source-Basis aus Estland. Kennt ihr das? Ehrlich gesagt nicht. Okay, dann macht es auch keinen Sinn, dass ich euch das frage, weil das Thema Xroad, ich wollte fragen, ob das Thema Xroad vielleicht ein Ansatz sein könnte für die Kommunikation zwischen den Rechenzentren. Aber wenn ihr Xroad nicht kennt, dann brauche ich es auch nicht, fragen, weil das tatsächlich schon ins Detail geht. Aber pack das doch mal in die Shownotes. Xroad packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Und was mich tatsächlich erstaunt, ist, dass das Thema Xroad in Deutschland so wenig Thema ist. Also, du hast ja vorhin schon das andere Thema genannt, was zum Thema Infrastruktur gerade immer, also Netze des Bundes, da gibt es ja auch diese IVÖV 2030 Strategie, wie kriegen wir es hin, besser vernetzt zu sein. Also du hast ja von, wir haben ja Infrastruktur in Deutschland auch, also das Kerntransportnetz des Bundes ist ja etwas, wo wir eigene Glasfaserleitungen sogar besitzen und wo wir schon ein gutes Asset auch haben, was wir viel besser nutzen können. Mhm. Ja, finde ich auch. Es gibt auf den diese Ländernetze beziehungsweise die kommunalen Netze, die sind manchmal noch ein bisschen lahm, ein bisschen langsam. Da haben wir auch ein anderes Thema, was Glasfaser angeht und Vernetzung. Aber ich glaube, das kriegen wir auch hin. Das ist auch machbar. Und wenn ich mir angucke, wie der Glasfaserausbau in Deutschland vorangeht und was auch wieder im Koalitionsvertrag drin steht, dass hier primär auch die öffentliche Verwaltung mit angebunden werden sollen, ich glaube, da können wir quasi schon einen Haken dran machen. Weil was nützen mir die besten Cloud-Dienste, wenn ich an einer Tausender Leitung hänge und die dann nicht nutzen kann? Ja, klar. Also das Thema hört dabei nicht auf. Deswegen ist auch so ein bisschen das Thema. Also wir versuchen uns jetzt auch Stück für Stück mit anzugehen, dieses Thema Netze, Infrastruktur dahinter. Und auch in der AG Cloud bewusst auch anzugehen. Wäre das nicht was für die BNetzA als Betreiber? Für diese Cloud-Infrastruktur? Die BNetzA nicht, wir haben ja die Bundesanstalt für Digitalfunk, die BDBOS, die ja mit NDB, also das ist das, wo ich früher gearbeitet habe, bevor ich zum BMI gewechselt bin. Von daher bin ich in den Themen noch relativ gut und relativ tief drin. Also wir haben ja einen Betreiber für Netzinfrastrukturen, für Netze des Bundes und auch das Kerntransportnetz des Bundes. Das sind ja Infrastrukturen, die wir selber in der Hand haben. Und daher kommen ja auch diese Strategien, die ich vorhin meinte, IVÖ, für Informationsverbund, öffentliche Verwaltung 2030. Also wie schaffen wir es, das, was wir schon als Asset haben, mehr in die Fläche zu drücken, weil wir haben da eine ganze Menge schon, auch ganze Menge an Rechenzentrumskapazität, an Räumlichkeiten, die wir vorhalten. Also da kann man eine ganze Menge raus machen. Da hätten wir doch quasi auch schon die Koordinierungsstelle genau an der richtigen Stelle. Hat ja auch was mit Netzen zu tun. Ja, ob die Koordinierungsstelle bei der BDBS richtig aufgehoben ist, weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass das so ein anderes Ding ist, was, also ich will jetzt nicht das nächste Wording da, aber GAF digital, also sind auch solche Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss, die auch entsprechende Konstrukte haben, was das Thema Verrechnung betrifft. Ne? Also das eine ist ja die Technik, wir haben ja vorhin kurz das angediskutiert, das zweite ist ja nachher, wie verrechne ich das, wie schaffe ich Inhouse-Fähigkeit? Also da sehe ich beispielsweise GAF digital als auch einen ganz wichtigen Player, der da mit dabei ist. Und also man muss bei dieser Koordinierungsstelle jetzt erstmal die Aufgaben definieren und danach gucken, wer es nachher werden kann. Und vor allen Dingen aber auch gucken, was kann man wiederverwenden, also welche Stelle kann man wiederverwenden, wer hat schon Kompetenz, schon Fähigkeit und muss nicht alles wieder neu entwickeln. Weil bei GAF Digital zumindest die Kommunen und die kommunalen IT-Dienstleister sehr gut mit integriert sind, meines Kenntnisstandes nach. Das ist zum Beispiel auch ein großer Vorteil, den wir bei GAF Digital beispielsweise haben. Ich glaube, der GAF Digital muss ich auch mal einen Podcast machen. Da gibt es ja jetzt einen neuen CEO. Da ist die Chance, da nochmal nachzuhaken. Ja, mach das mal. Ich glaube, GAF Digital ist echt ein interessantes Konstrukt. Aktuell eben von den kommunalen IT-Dienstleistern. Ne? Mhm. Aber es lohnt sich damit nochmal, sich mehr auseinanderzusetzen. Genau, ich kriege das ja im beruflichen Kontext mit, wie es tatsächlich dann funktioniert. Aber ich glaube, das hat auch mal Platz hier im Podcast. So, jetzt haben wir hier einen wilden Ritt durch alles Mögliche gemacht. Ich glaube, wir haben uns nicht viel im Kreis gedreht. Haben wir noch irgendeine Spezialität vergessen aus den ganzen Papieren oder aus dem ganzen Thema deutsche Verwaltungs-Cloud-Strategie? Vielleicht, also, weil du wieder Papier gesagt hast. Also mir ist wichtig, dass wir vom Papier schon ein Stück weit weg sind. Also wir schreiben Papiere, ja, wir schreiben Konzepte, aber wir sind auch schon operativ. Das heißt, wir haben ja schon seit Mitte letzten Jahres erste Proof of Concepts, erste Ideen, die wir umsetzen. Wir gehen weiter mit weiteren Proof of Concepts. Also wir sind schon von der Papierlage ein Stück weit weg zur operativen Umsetzung. Also haben schon diverse Rechenzentren, ich glaube 7 Cluster miteinander vermascht, haben auch beispielsweise die Österreicher mit dabei. Also das Bundesrechenzentrum aus Österreich ist mit Teil dieses Proof of Concepts. Also wir sind da schon, das ist mir aber wichtig, weg von dem reinen Paperwork und probieren gerade, testen gerade und haben auch den Proof of Concept erfolgreich abgeschlossen. Also das, was wir uns überlegt haben, funktioniert. Und das wollen wir jetzt auch weiter ausgestalten, sodass wir auch mehrere Anwendungen, mehrere Container testen, auch wo in die Richtung gehen, dass es, ich sag mal, fassbarer wird für den Nicht-Techie, was das bedeutet und welche Möglichkeiten wir da haben. Also das ist mir nochmal wichtig, so abschließend zu sagen, dass wir da schon weiter sind, als der ein oder andere vielleicht glaubt und auch weiter sind als die Papierlage, die beschlossen ist. Annika nickt zustimmend. Hast du vielleicht noch was? Zustimmt. Okay. Ich glaube, wir konnten nicht alles erschlagen, was läuft, ne, auch in der AG Cloud insgesamt, weil da so viel Spannendes läuft, insofern. Aber du hast ja auch schon einiges gemacht, ne? Zendes wird ja jetzt auch noch da diskutiert, Verwaltungscloud, jetzt schon echt eine lange Zeit. Also insofern kann ich alle nur einladen, also ich spreche jetzt mal die kommunale Ebene an von Seiten der KGST, sich echt damit zu befassen, was in dieser AG Cloud passiert. Und wir werden das auch immer zusätzlich aufgreifen. Danke, Thorsten, an dich, dass du es hier heute aufgegriffen hast. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass diese Ideen viel mehr in die Breite kommen. Ja, es passieren gerade so viele spannende Dinge. Also ich könnte jede Woche mehrere Podcasts aufnehmen, aber irgendwo muss ich zwischendrin auch noch arbeiten. Okay, ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Andreas, Annika, wir sehen uns auf jeden Fall. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Fürs Zuhören. Informationen zu Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet diesen Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr den eGovernment Podcast gefunden habt und anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von Podcast.haus.